daran, dass ich für immer bleib. Wenn du denkst, dass das nichts bringt, rette ich dich, bevor du versinkst. Hörst du bist nicht allein.